1. Klein tot fliegen können das all des selben Misches verderben und zum Garing bringen, event so kann ein wenig Dummheit mehr wiegen als Weisheit und Ehre. 2. Der Verstand eins weisen fertin auf den richtigen Weg, waren der Verstand eins narren in auf den falschen Weg lenkt. 3. Selbst wenn ein Narr unterwegs ist, fällt es im Verstand, und es seit jedem Dirch sein verhalten, das er toricht ist. 4. Wenn der Zorn eins herrscher sich gegen dich richtet, solltest du den Position nicht aufgeben, den Gelassenheit kann Großfeller wiedergutmachen oder verhindern. 5. ICH habe unter der Sun ein Jubel beobachtet, das wie ein Feller erscheint, der von einem Machthaber ausgeht. 6. Dummheit wird oft in Hochposition in erhoben, waren farhig und wohlhabend Menschen in niedrigen Stellungen verharren müssen. 7. ICH so diener auf Ferden Ray 10, waren fürsten y diener zu fast gin gen. 8. Wer ein Grub grabt, konnte selbst hinnen fallen, und wer ein Mauer einreist, riskiert, von einer Schlange gebissen zu werden. 9. Wer Stein bricht, kann sich dabei verletzen, und wer Holz spaltet, setzt sich ebenfalls Gefahren aus 10. Wenn ein Werkzeugstumpf ist und sein Klinch nicht geschafft wird, erfordert die Arbeit viel mehr Kraft, jedoch ist die Fähigkeit, sich richtig vorzubereiten, ein Zeichen von Weisheit. 11. Wenn ein Schlange zubeißt, bever sie beschworen werden kann, hat der Schlangenbeschworer keinen Nutzen von seinen Fähigkeiten. 12. Die Wert eins weisen sind wohlwollend und angenehm, doch die Lippen eins Narren führen zu seinem eigenen Verderben. 13. Die ersten Wert eins Narren sind toricht, und das en seiner Reed ist reiner Wahnsinn. 14. Ein Narr redet viel, obwohl niemand weiß, was geschehen wird, und wer kann im Veriten, was nach im kommen wird. 15. Die Arbeit eins Narren ermüdet in, weil nicht einmal den Weg in die Stadt findet und im Grundlegend orientierung fällt. 16. Wehe dem Land, dessen König noch unerfahren ist und dessen Fürsten bereit zum Morgen ausschweifend feiern. 17. Glücklich ist das Land, dessen König von edlem Charakter ist und dessen Fürsten zur angemessen in Zeit speisen im sich zu starken und nicht aus Wollerei. 18. Durch Vollheit verfolgt das Geborg, und aufgrund nachlässiger Hand beginnt das Haus undicht zu werden und zu trapfen. 19. Mahlzeiten dienen der Unterhaltung, Wein erfreut das Leben, und Geld ermöglicht den Erwerb all dieser Dinge. 20. Verfluch weder den König noch einen Reichen, nicht einmal in deinen Gedanken oder in deinem Schlafzimmer, denn selbst die Vogel im Himmel konnten den Wert weitertragen und sie veriten.